Die Vielseitigkeit von Ali Akbar Khan und seine rastlose Schaffenskraft zeigte sich sehr früh. Sein Vater wünschte, dass er bei ihm bleiben sollte, bis er 35 bis 40 Jahre alt sein würde. Aber Ali Akbar Khan strebte nach Eigenständigkeit. Mit Einverständnis seiner Frau stahl sich Khan Sahib in einer Winternacht über den Balkon mit ein paar Habseligkeiten und seiner Sarot davon, eilte zum Bahnhof und fuhr nach Kolkata. Dort wurde er von den Musikliebhabern herzlichst willkommen. Als Musikdirektor für das indische Radio komponierte Ali Akbar Khan für das Radioorchester. Ali Akbar Khan verband die Orchestrierung und indischen Ragas mit einer Harmonieführung. Das war etwas völlig Neues in Indien, folgt der Aufbau der Ragas einer modalen Struktur, ohne Akkorde. Ali Akbar Khan komponierte verschiedene klassische Raga-Formen und sehr früh auch Filmmusiken für die Bollywood-Filmindustrie in Mumbai. Im Jahre 1993 schrieb er zu Little Buddha von Bernardo Bertolucci die Melodie. Ali Akbar Khan war der Erste, der die indische Klassik in einer Notenschrift dokumentierte. Er hatte in jungen Jahren die Notation der westlichen Klassik erlernt. Heute existieren mehr als 90 Plattenaufnahmen. Eine Vielzahl kann man über Ali Akbar Khans eigenem Label Alam Madina Music Productions AMMP beziehen, das von seiner letzten Frau Mary Khan seit der Gründung im Jahre 1979 gemanagt wird. Eine Aufnahme von Ali Akbar Khan zu dem komplexen Abendrager Gauri Manjari findet sich auf der CD Sarod Volume 8 von T-Series. Der Raga Gauri bezieht verschiedene Ragas des Sonnenuntergangs ein, wie Lalita Gauri. Im Raga Gauri Manjari kommt die Gottesmutter Kali zum Ausdruck, die schwarze Göttin der Zeit und des Wandels. Auf der Website von IMC, www.imcradio.net, finden Sie neben vielfältigen Informationen rund um die Musiktitel ein Gästebuch, in dem Sie sich mit unseren Hörern zur indisch-klassischen Musik austauschen können. Registrieren Sie sich auch gerne für den Bezug des kostenlosen Newsletters und IMC India Meets Classic hält Sie regelmäßig über neue Sendungen auf dem Laufenden. Telefonisch können Sie bundesweit zum Ortstarif Ihre Wünsche an das Redaktionsteam richten. 0181 99 33 22 38 63. Verstand die Musik als eine universelle Sprache. Ein musikalischer Klang berührt jedermanns Herzen und Geist. Musik ist die Nahrung der Seele. Es ist gewiss seinem Vater Aluddin Khan und dessen Musikpädagogik zu verdanken, dass Ali Akbar Khan Musik in einer Art und Weise erfuhr, wie sonst Eltern ihren Kindern das Sprechen beibringen. Die indischen Ragas verstand Ali Akbar Khan als einen Zustand der zeitlosen Ewigkeit, in die das Leben mit seinen kurzen Momenten eingebettet ist. In einem Interview mit Gautam Chatterjee der indischen Tageszeitung The Hindu in der Ausgabe vom 17. Februar 2006 beschreibt Khan Sahib dies wie folgt. Die Glückseligkeit, die Freude eines Ragas erfährt man, wenn man dafür stirbt. Der Tod ist die Voraussetzung für dieses Glück. Für einen Raga leben wir und wir sterben dafür. Das ist das ganze Geheimnis, um das es in der Lehrer-Schüler-Beziehung Guru-Sishya-Parampara geht. Die musikalische, die emotionale Wirkung eines Ragas entsteht aus dem Verständnis für den zeitlichen Zwischenraum. Zwischen den Noten. Auf einer Note für einen Moment zu verharren, ist, als würde man tief einatmen, um zu verstehen, dass die Pause zwischen den nächsten zwei Noten dem Ein- und Ausatmen gilt. Von einer Note zur nächsten zu wandern, ist schwierig genug. Aber dies mit einer Pause, eine Unterbrechung zu gestalten, ist nahezu unmöglich. Es mag nur gelingen, wenn man sich dieser Aufgabe ein ganzes Leben lang hingibt. Diese Wirkung der Ragas, wie sie Ali Akbar Khan beschrieb, wird im Besonderen durch den Raga Medhavi, eine seiner Eigenkompositionen, erzielt. Die Aufnahme stammt aus dem Jahre 1967 mit Medhavi & Bairagi des Labels The Gramophone Company of India. Wenige Tage vor seinem Ableben gab Ali Akbar Khan Unterricht in seinem Music College. Seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts unterrichtete er hier Jahr für wenigstens 9 Monate, 6 Tage die Woche. Die restliche Zeit im Jahr befand er sich auf ausgedehnten Konzerttourneen. Trotz seines hohen Alters und gesundheitlicher Einschränkungen gab er die letzten 8 Jahre wenigstens an 4 Tagen in der Woche Unterricht. Bereits 1956 gründete Ali Akbar Khan das Ali Akbar College of Music in Kalkutta. 1967 gründete er unter gleichem Namen eine Musikschule in Berkeley, die heute ihren Hauptsitz in San Rafael, Kalifornien hat. 1985 erhielt das Ali Akbar College of Music in Basel in der Schweiz einen Ableger. An die Santa Cruz Universität von Kalifornien wurde Ali Akbar Khan für eine Gastprofessur für Musik berufen. In seiner Unterrichtsgestaltung war Ali Akbar Khan darin einzigartig, große Klassen mit Schülern unterschiedlichstem Niveau gleichzeitig unterrichten zu können. Wie mir seine Frau Mary Khan in Vorbereitung dieser Sendung in einem ausführlichen Telefonat berichtete, komponierte Ali Akbar Khan in jeder Unterrichtseinheit einen neuen Raga, um den Studierenden den kompositorischen Prozess, die Improvisation und die Bedeutung der einzelnen Noten für den emotionalen Ausdruck, den Rasas, zu veranschaulichen. So dürften allein in Amerika mehr als 10.000 Schüler die nordindische Klassik, das System der Ragas und die Sarod unter Anleitung von Ali Akbar Khan erlernt haben. Wie es der Santur-Maestro Shiv Kumar Sharma gegenüber dem indischen Nachrichtendienst DNA, Daily News and Analysis, treffend formulierte, war es der besondere Verdienst von Ali Akbar Khan, in seiner 40-jährigen Lehrtätigkeit nimmer müde zu sein, auch Neulingen den Zugang zur indischen Klassik zu ermöglichen und das Sarod-Spiel zu vermitteln. Ali Akbar Khan hat im Alter von 13 Jahren sein Debüt als Musiker 1936 in Allahabad während einer Musikkonferenz. 3 Jahre später begleitete er Ravi Shankar auf der Sarod. Bereits ein Jahr zuvor konnte man Ali Akbar Khan im staatlichen Rundfunk auf All India Radio hören. Er wurde von der Tabla-Legende Al-Rakka, der Vater von Zakir Hussain, begleitet. Im Alter von 22 Jahren begannen Ravi Shankar und Ali Akbar Khan ihre professionelle Künstlerkarriere. Während Shankar nach Bombay, dem heutigen Mumbai, ging, wurde Khan der jüngste Musikdirektor für All India Radio in Lucknow. Von Ali Akbar Khan gibt es eine Vielzahl von Aufnahmen im Duettspiel, dem Jugglebandy, mit den Sitar-Maestros Ravi Shankar, Nikhil Banerjee und Vilayat Khan oder dem Violinisten El Subramaniam und der legendären Sängerin Asha Bhosle, die ihren Gesang zu mehr als 1100 Bollywood-Filmen beisteuerte. Auf Anregung von Lord Yehudi Menuhin, der Ali Akbar Khan 1952 während einer seiner Indienreisen kennenlernte, spielte der Sarod-Maestro 1955 im Museum for Modern Art in New York. Ali Akbar Khan war auch der erste Sarod-Spieler, der im amerikanischen Fernsehen in der Sendung Alistair Cook's Omnibus auftrat. Er war auch der erste Musiker, der eine Langspielplatte mit indisch-klassischer Musik aufnahm. Im Westen fand Ali Akbar Khan besonders mit dem berühmten Konzert für Bangladesch, The Concert for Bangladesh, im Madison Square Garden Beachtung. 1971 spielten hier neben George Harrison und Ringo Starr von den Beatles Bob Dylan und Eric Clapton. Ali Akbar Khan behielt dieses Ereignis eher negativ in Erinnerung als Krieg der Musik. Ende der 60er bis in die 80er Jahre des letzten Jahrhunderts realisierte Ali Akbar Khan verschiedene experimentelle und Indo-Jazz-Fusion-Projekte.